Bitişen. Ya. Hallo, guten Abend. Abend. Polat ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistentärztin tätig. Würde gerne mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja, okay. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich zuerst Ihre persönlichen Daten erfahren. Ja. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Bettina Schneidereit. Bettina Doppel-T, oder? Bettina mit zwei T, ja, Bettina. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Schneidereit schreibt sich SCHNEIDEREIT. Ja. Ja. Ja. Schneidereit. Okay, Bettina Schneidereit. Frau Ja. Schneiderei, okay. Wie alt sind Sie, Frau Schneiderei? 26. Wann sind Sie genau geboren? Am 14. April 1996. Okay, wie viel wiegen Sie? 63 Kilo. Wie groß sind Sie? 1,74 Meter. Alles klar. Frau Schneidereit, was für die Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit 5 Tagen habe ich bemerkt, dass in der linken Kniekehle eine Rötung ist, die auch etwas juckt. Und diese Rötung ist größer geworden in den letzten Tagen. Und Mhm. seit heute habe ich auch Schmerzen in der linken Leiste. Haben diese Beschwerden plötzlich angefangen oder eher langsam? Langsam. Okay. Einen Moment. Okay. Haben Sie dabei Schmerzen? Ja, in der Leiste tut es weh, wenn ich dahin drücke. Da sind so etwas so Knubbel in der Leiste, so wie so Knoten. Linken Leiste schmerzhaft Ja. im Okay, alles klar. Gibt es bestimmte Auslöser, die diese Schmerzen ausgelöst werden? Ja, wenn ich zum Beispiel eben draufdrücke oder eine enge Hose trage, dann das kann ich nicht gut. Eine Jeans drückt zu sehr in der Leiste. Und in der Kniekehle ist es auch etwas geschwollen und ich kann auch das Knie nicht ganz strecken, nicht ganz durchdrücken. Das tut hinten auch weh. Ja, haben Sie den Knie gut beugen? Beugen kann ich es ganz gut, aber am Ende glaube ich, habe es noch nicht ausprobiert, aber es spannt etwas. Es ist allgemein, da ist, ja, das ist nicht in Ordnung, weil es so rot ist und auch juckt. Mhm. Das heißt, fühlt sich das da an, etwas überwärmt. Okay. Hatten Sie früher schon einmal ähnliche Beschwerden? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen oder etwas gemacht? Ich habe es gestern etwas gekühlt mit einer Eispackung. Das war etwas, hat etwas geholfen, aber eben die Rötung ist seit gestern noch größer geworden. Ja, haben Sie die Kühlanwendung in den Leistenbereich angewendet, oder? Nur in der Kniekehle. Die Leistenschmerzen habe ich erst seit heute Morgen. Mhm. Okay, alles klar. Haben Sie bemerkt, dass in Ihre Kniekehle etwas Insekt gebissen hat? Das kann sein. In der Mitte von dieser Rötung, da ist so eine Stelle, aber ich weiß nicht, ob das ein Biss, ein Stich oder ein Biss ist. Ja, es ist so eine kleine, wie eine Kruste. Aber trotzdem haben Sie etwas bemerkt, dass in Mitte der Roten gibt es etwas. Ja, da ist so eine dunkle Stelle, aber ich habe keinen Stich bemerkt. Nee. Mhm. Wenn sonst etwas sticht, wie eine Wespe oder eine Biene, das tut sehr weh, aber das habe ich nicht bemerkt. Okay. Sind Sie in der letzten Zeit im Park gegangen? Ich war vor einer Woche, habe ich eine Wanderung gemacht über mehrere Stunden und da haben wir ein Picknick gemacht auf einer Wiese. Okay, alles klar. Frau Schneiderath, haben Sie bemerkt, dass Sie Fieber haben oder Stuhlfrost? Na, also die Stelle im Knie hinten, die fühlt sich sehr warm an, sehr heiß an. Aber Fieber, glaube ich, habe ich nicht. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein, ich habe immer mein Gewicht gehalten in den letzten Jahren. Okay, alles gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, ja, war bisher immer alles in Ordnung. Ist Ihnen übel oder mussten Sie sich übergeben? Nein, keine Übelkeit und kein Erbrechen, nein. Okay, alles gut. Haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Ich mache jetzt bald Examen. Da habe ich manchmal Schlafprobleme, weil ich mir sehr viele Gedanken mache wegen dem Examen. Das habe ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Das heißt, Sie sind Studenten. Ja, ich studiere Jura. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Okay, alles klar. Frau Schneider, Sie haben schmerzhafte Lymphknoten in den linken Leiste bemerkt. Ja, das sind so Knubbel. Sind das Lymphknoten? Ich weiß es nicht. Es sind so Knubbel in der Leiste. Knubbel. Ja. Kann sein. Aber ja. Haben Sie in anderen Bereich bemerkt? Nein, nur in der Leiste. Nur in der linken Leiste. Okay. Frau Schneiderath, leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ich nehme wegen einer vergrößerten Schilddrüse und einer Unterfunktion ein Schilddrüsenmedikament ein seit 10 Jahren. Welche Medikamente nehmen Sie? Das heißt L-Tyroxin 50. Okay, wie oft nehmen Sie? Einmal morgens. Gibt es noch andere Erkrankungen? Ich habe etwas Heuschnupfen, so im Frühjahr Birke und Gräser. Nehme ich manchmal etwas Phenistil-Tabletten und vor dem Sport, ich jogge gerne, nehme ich dann auch mal Spray. Aber nur über einen Zeitraum von 3-4 Wochen, dann ist das weg, weil dann die Pollen nicht mehr fliegen. Ja, in diesem Zeitraum, welches Medikament nehmen Sie? Habe ich nicht gut verstanden. Phenistil. Ja, das ist. Und der Spray. Ja, und der Spray heißt Salbutamol. Okay, alles klar. Ist bei Ihnen außer Heuschnupfen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nee, nichts. Okay. Nicht. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Ich war vor 3 Jahren, war ich mal in Afrika und habe da alle Impfungen bekommen: Hepatitis und Tetanus, Diphtherie, Gelbfieber, habe drei Ah, alles gut. Covid-Impfungen. Ich habe eigentlich alle Impfungen. Super. Sie haben eben erwähnt, glaube ich, sie war im Ausland gewesen. Ja, aber schon vor 3 Jahren. Okay. Waren Sie in den letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, nein. Okay. Frau Schneiderath, haben Sie regelmäßige Periode? Ja. Nehmen Sie Pille? Nein. Könnte es sein, dass Sie schwanger sind? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das halte ich für Okay. unwahrscheinlich. Alles klar. Rauchen Sie Schneiderei? Nein, ich rauche nicht. Oh, super. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber sehr unregelmäßig. Mal auf einer Feier. Das ist aber vielleicht 1 bis 2 Mal im Monat trinke ich vielleicht ein Glas Wein. Aber das ist unregelmäßig. Ja, verstanden. Nehmen Sie sonstige Drogen? Nein. Frau Schneider, Sie sind Jurastudentin und sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Leben Sie alleine oder mit Ihrer Ja. Familie? Nein, ich lebe alleine. Okay. Auch Sie haben erwähnt, dass Sie regelmäßig Sport treiben, Ja, oder? ich mache regelmäßig Sport. Ich jogge 3-mal die Woche und 2-mal in der Woche fahre ich Rennrad. Ja, super. Ist in Ihrer Familie oder in Ihren Eltern gibt es chronische Erkrankungen bekannt? Mein Vater, der ist 56 Jahre alt, der hat schon eine Hüftarthrose. Und er soll auch bald operiert werden, weil das ist schon so fortgeschritten, aber er möchte noch warten. Ja, er wurde operiert Nein, oder noch noch nicht. nicht? Der Orthopäde rät ihm dazu, sich operieren zu lassen, aber mein Vater möchte. Alles klar. Ihre Mutter, gibt es bestimmte. Meine Mutter ist 55 Jahre alt und die ist gesund. Ja, super. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch eine Schwester, die hat auch mit der Schilddrüse Probleme und nimmt auch ein Schilddrüsenmedikament. Meinen Sie Unterfunktion oder Hat auch Überfunktion? eine leichte Unterfunktion und auch eine leichte Vergrößerung der Schilddrüse. Okay, alles klar. Ja, Frau Schneider, ich möchte nur eine letzte Frage stellen. In der linken Kniekehle oder Ihren Oberschenkel haben Ja. Sie bemerkt, dass Taubheitsgefühls oder Kribbeln? Nein, nein. Das ist nur in der linken Kniekehle ist das so etwas gespannt und gerötet und etwas heiß. Und in der linken Leiste tut das weh und da sind diese, ich nenne sie jetzt mal Knubbel oder Knoten. Und haben Sie bemerkt, dass Ihre Unterschenkel oder Ihre Füße Schwellungen haben? Nein, ist nicht Okay. geschwollen, sonst nicht geschwollen. Alles klar. Meinerseits habe ich eine wichtige Frage gestellt, Frau Schneider. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen? Ja, ich frage natürlich, was kann das sein? Aber das werden Sie ja vielleicht feststellen, wenn Sie mich untersuchen und das anschauen. Aber ich möchte gerne, dass das jetzt natürlich besser wird, weil diese Schmerzen in der Leiste, die sind schon ganz schön stark, wenn ich da drauf drücke. Und ja. Ich verstehe Sie, aber leider kann ich gerade nichts genau sagen. Okay. Wie ich, um eine Diagnose festzustellen, müssen wir körperliche Untersuchungen und diagnostische Maßnahmen durchführen. Wenn ich alle Ergebnisse bekomme, werde ich Sie darüber am Laufenden halten. Okay, gut. Okay. Können wir so machen. Nehmen Sie im Warteraum einen Platz, dann rufe ich Sie wieder auf. Danke, machen wir so. Gut. Okay. Okay, dann machen wir 5 Minuten. Brauchen Sie 5 Minuten? Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe 2 Fragen, aber nicht nützlich. Nützlich aber ich möchte fragen, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Klassische Frage. Und können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie pochend, drückend, stechend, frierend? Also, wenn ich drauf drücke, ist ein Druckschmerz. Dann drückt das. Also, wenn ich so drauf drücke. Wenn ich gar nichts mache und nur ruhig liege, dann tut das nicht so weh. Aber wenn ich drauf drücke oder drankomme, dann ist es sehr schmerzhaft. Was für eine Skala meinen Sie denn? Was soll ich für eine Skala sagen? Auf der numerischen Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen entsteht. Okay. Ja, wenn ich da drauf drücke, dann kann das schon 6 sein, 6 bis 7. Dankeschön. Aber es ist kein Dauerschmerz, nicht? Nur wenn ich Kontakt habe. Ja. Ich sehe Wunde offene oder nur Kniewunde. Offene. Nein, das ist nicht offen. Da ist nur in der Mitte ist so eine wie eine kleine Kruste. Die ist aber ganz klein. Die ist so vielleicht so groß wie ein Streichholzkopf. Größer ist die nicht. So eine etwas dunkle Stelle. Können wir anfangen, Nala? Nehme ich ein paar Minuten. Ja, okay. Okay. Ich komme sofort. Ja. Okay. Ich bin nicht sicher. Keinen Ausfluss. Das kommt hier akustisch nicht so gut an. Okay, scheiden Ausfluss. Nein. Nein. Okay. Wie bei uns Stellfrost gefragt hat. Haben. Ja, ich habe gefragt. Gefragt, okay. Genau. Ja. Schön. Sollen wir? Können wir? Ja. Okay. Gut. Okay. Ich versuche. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen, die Ihnen vorstellen möchte. Die Patientin heißt Bettina Schneidereit. Sie ist 26 Jahre alt. Am 14.04.96 geboren. Sie ist 63 Kilogramm schwer und 1,74 Meter groß. Ja. Die Patientin stellte sich bei uns seit 5 Tagen bestehende Pruritus, Erythema, Überwärmung und Schwellung in der linken Kniekehle vor. Links popliteal. Richtig. Links popliteal. Okay. Linken popliteal. Okay. Gibt es noch weitere Symptome bei der Patientin? Ja, genau. Auch die Patientin berichtete, dass heute Morgen eine schmerzhafte Knorpel in der linken Leiste bemerkt. Ja. An was denken Sie da? Was kann das sein? Schmerzen in der linken Leiste und mit Knubbeln? Das Lymphknoten. Ja. Lymphopathie, oder? Ja, eine Lymphadenitis. Eine Lymphadenitis, ja. Links inguinal. Ja. Genau, links Adenitis in der links, ja, inguinal Bereich. Inguinal, ja, okay. Mhm. Hat die Patientin Fieber, Schüttelfrost? Nein, Fieber und Schüttelfrost. Eine Frage nach Fieber und Schüttelfrost wurde verneint. Okay. Die Patientin vor einer Woche seien die Patientin in Wanderung gewandert. Ja. Die Patientin. Anamnestisch gibt die Patientin an, vor einer Woche gewandert zu sein. Und hat die Patientin dann noch etwas Besonderes gemacht bei der Wanderung? Sie hätte Picknick gemacht. Ja. Auf der Wiese. Auf einer Wiese. Okay. Also, gut, das kann natürlich schon eine diagnostische Hilfestellung sein. Hat die Patientin eine Lymphangitis, eine sichtbare Lymphangitis? Gerade oder vorherige? Nein, jetzt. Sie beschreiben ja eine Rötung und Schwellung links popliteal und eine Lymphadenitis links inguinal. Mhm. Ist auch Zeichen einer Lymphangitis auf der Haut? Sie berichtete, dass sie Schmerzen und Überwärmung. Okay, gut. Haben. Also eine Lymphangitis kann man ja eigentlich nur sehen, visuell auf der Haut. Oft sieht man sie ja nicht. Oft sind nur die Lymphknoten geschwollen, die Lymphknoten. Okay. Gibt es was Auffälliges in der Vorgeschichte der Patientin? Vorgeschichte, die Patientin nannte Hypothyreose. Ja. Sie Hypothyreose haben. Ja. Hat sie eine Struma? Hat die Patientin eine Struma? Ja, auch Struma, ja, genau. Also eine Struma diffusa mit Hypothyreose. Hypothyreose, genau, seit 10 Jahren. Das behandelt? Ja, dagegen nehme die Patientin Levotroxazin 50 Milligramm ein. Okay, gut. Gibt es in der Familie Auffälligkeiten? Ihre Vater leidet an Coxarthrose. Ja, okay. Okay. Ihre Mutter ist gesund. Okay, gut. Und gibt es Geschwister? Ja, ihre Geschwister leider an Hypothyreose auch. Okay, gut. Mhm. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Nach bisherigen Angabe gehe ich einen Verdacht auf Borreliose aus. Borreliose Grad 1 mit Erythema migrans. Erythema migrans, genau. Die Patientin hat berichtet, dass die Rötung zunimmt. Ja. Also ein Erythema migrans mit Begleitlymphadenitis links inguinal. Ja. Gut. Das könnte eine, wie Sie das schildern, treffende Verdachtsdiagnose sein. Gut. Ja. Was wollen Sie jetzt noch diagnostisch machen? Ja, zuerst werde ich körperlich untersuchen, ob dieser popliteal Bereich und inguinal Bereich Wunde oder irgendwelche Bissen ja. gibt. Dann ja, nehme ich Blut ab. Ja, okay. Bei der Laboruntersuchung bestimme ich Entzündungszeichen. Gut. Blutbild auch. Auch Leberwerte, Nierenwerte. Mhm. Und Serologie, glaube ich, würde ich durchführen. Ja. Eine Borrelien-Serologie ist wahrscheinlich im Akutstadium noch nicht aussagekräftig, weil oft die Borrelien-Serologie nachhinkt, also einige Tage später erst positiv wird. Mhm. Es wäre ein Trugschluss, wenn die negativ ist, dass man sagt, das ist keine Borreliose. Borreliosen werden ja oft nach makroskopischen, visuellen Kriterien erst diagnostiziert. Die Vorgeschichte kann dafür sprechen, die Wanderung, der Aufenthalt auf der Wiese. Es ist zurzeit Borrelienzeit. Im Winter wäre das eher weniger wahrscheinlich, aber der klinische Aspekt ist da schon entscheidend. Die Rötung, die Wanderröte und die Überwärmung vielleicht lokal und dann auch noch die Lymphadenitis. Das alles spricht, kann für eine Borreliose Grad 1 sprechen und die würde man dann bei diesem Befund dann doch antibiotisch behandeln. Ja, genau. Okay, gut. Ja, aus meiner Sicht ist das in Ordnung. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Bleiben Sie bei Ihrem Schema. Und Sie haben, denke ich, schon sich bemüht, die medizinischen Fachausdrücke auch sozusagen zu bringen. Okay. Ich habe jetzt extra bewusst mal zwar einen einfachen Fall genommen, aber mit durchaus vielen medizinischen Fachausdrücken. Und da gehört dann eben rein Verdacht auf Borreliose Grad 1 nach Zeckenbiss vor einigen Tagen mit Erythema migrans und Begleitlymphadenitis links inguinal. Dann vermeiden Sie bitte linke Leiste, sondern dann bitte, wenn es geht, links inguinal. Mindestens ein paar Bächte. Okay. Ja. Und denke ich, ist das gut, ist das in Ordnung.